بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل بام سون هاتسيغن الله زيغن الهيل بام هاتسيشكايت زنفتن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass wir aus der Sitzung hervorgehen mit mehr Wissen, als wir hineingegangen sind. Und bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Kraft gibt, das umzusetzen, was wir heute inshallah erfahren werden von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn er ist unser Vorbild, und das ist ja der eigentliche Sinn, warum wir uns mit der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigen. Und heute, liebe Geschwister, sind wir beim 75. Unterricht der Sira, und das ist der inshallah ta'ala der vorletzte Unterricht in dieser Sira-Reihe. Und wir werden uns heute unterhalten unter anderem über die Hajj, die im 9. Jahr stattgefunden hat, und die Hajj, die im 10. Jahr stattgefunden hat. Im 9. Jahr, liebe Geschwister, manche Gelehrte sagen, dass die Hajj wurde zur Pflicht im 9. Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat in diesem 9. Jahr die Hajj nicht vollzogen. Wir wissen, dass er im 9. Jahr, wie wir gelernt haben, in Mekka war, und dass das Jahr ist, die Zeit war, in der Allah subhanahu wa ta'ala Mekka befreit hat. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist aber nicht dort geblieben bis zur Hajj, sondern ist zurückgekehrt nach Al-Madina. Und in diesen Jahren, immer wenn die Leute Hajj gemacht haben, waren auch Götzendiener in Mekka. Das heißt, es war ein Ort, Mekka war ein Ort und die Kaaba war ein Ort, an dem nicht nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine angebetet wurde, sondern auch andere an seine Stelle gesetzt worden sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und im 9. Jahr dann, das Jahr, in dem nach manchen Gelehrten die Hajj zur Pflicht geworden ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst die Hajj aus diversen Gründen nicht vollzogen, sondern er hat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu angeordnet, dass er der Führer der Muslime in der Hajj sein soll. Und so ist er, radiallahu ta'ala anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihn zufriedenstellen, im Monat Dhul-Hijjah nach Mekka losgezogen. Und nur der Historiker Al-Waqidi berichtet uns, dass es ungefähr 300 Sahaba waren, die mit sich 20 Kamele hatten und die Hajj dort vollzogen haben. Aber wie gesagt, das war eine Hajj, in der nicht nur Muslime teilgenommen haben. Das heißt, nicht nur Muslime waren in Mekka, waren in Muzdalifa und in anderen Ortschaften, sondern auch Leute, die dem Schirk angehören. Als der Gesandte als Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu gerade hinausgezogen war, ist eine Sura herabgesandt worden, und zwar Surat Bara'ah, oder auch genannt Surat At-Tawbah. At-Tawbah ist die Reue, und oder die Rückkehr, die Umkehr, und Al-Bara'ah ist die Lossagung. Und nachdem diese Sura herabgesandt worden ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib hinter Abu Bakr geschickt, sodass er ihm folgen soll, mit ihm zur Hajj gehen soll und diese Sura den Menschen bei der Hajj verkünden soll. Und das sollte er am Opfertag festmachen, Yawm al-Nahr auf Arabisch. Das ist der 8. Tag von Dhul-Hijjah, und in einer Mursal-Überlieferung heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nur jemand aus meiner eigenen Familie soll für mich diese Botschaft verkünden. Und so hat er Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu geschickt. Als Ali ibn Abi Talib bei Abu Bakr ankam, fragte Abu Bakr Ali: A'amirun am ma'mur? Das heißt so viel wie: Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich geschickt als Führer oder als Angeführter? Weil es hätte ja sein können, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ersetzt durch einen anderen Führer, Amir auf Arabisch. Daraufhin sagte Ali ibn Abi Talib: Nein, vielmehr als Angeführter. Das heißt, Abu Bakr ist und bleibt der Führer der Muslime auf dieser Pilgerfahrt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, heißt es in manchen Überlieferungen, dass er auch andere Sahaba mit Ali ibn Abi Talib damit beauftragt hat, diese Botschaft unter den Leuten zu verkünden, unter ihnen Abu Huraira radiallahu anhu, denn damals, wie ihr wisst, gab es keine Mikrofone, und deswegen, damit alle Menschen, die sicherlich mindestens Hunderte waren, von dieser Botschaft erfahren, brauchte er Leute, die ihm dabei unterstützen. Und so sollten verschiedene Sahaba, unter ihnen Abu Huraira radiallahu anhu, At-Tufail ibn Amr al-Dawsi, wie heißt es, diese Botschaft mitverkünden. Und der Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, er wurde beauftragt mit 4 Botschaften, die an die Leute zu verkünden waren, also Surat Bara'a, und insgesamt waren es aber 4 Botschaften. Die eine lautete: La yadkhulu al-jannata illa nafsun mu'minah, das Paradies wird nur eine gläubige Seele betreten. Die zweite war: وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانِ, das heißt, um das Haus, um die Kaaba, darf kein Nackter mehr Tawaf vollziehen. وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِك, und nach diesem Jahr darf niemand mehr das Haus vollziehen, das darf niemand mehr die Hajj vollziehen, der ein Götzendiener ist, der ein Mushrik ist. Und وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ. Das heißt, und die vierte Angelegenheit ist, wenn zwischen jemandem und dem Präsidenten Allah sallallahu alaihi wasallam ein Vertrag besteht, ein Schutzvertrag besteht, dann gilt dieser Vertrag bis zu dem im Vertrag erwähnten Zeitpunkt. Die Surat At-Tawbah, die er verkünden sollte, die Ali ibn Abi Talib verkünden sollte, sie beinhaltet, wie die Sura sagt, eine Lossagung Allahs und seines Gesandten von jedem, der dem Polytheismus angehört. Und es war eine Kriegserklärung an diese Menschen, und dass sie das letzte Jahr diese Kaaba besichtigen dürfen und das letzte Jahr die Hajj vollziehen dürfen. Nach dem diesigen Jahr durfte niemand mehr die Hajj vollziehen, außer einem Muslimen, außer einem Muslim, das heißt einem Monotheisten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat zu Beginn dieser Sura diejenigen Menschen, die eine Frist bekommen haben, ihnen Aufschub gewährt, bis diese Frist abläuft. Das heißt, wenn es ein Monat war, 2 Monate war, 3 Monate war, die Frist, die genannt worden war im Vertrag, diese Zeit haben sie gehabt, sich aufzuhalten, frei und sicher in dieser Gegend, und danach war ihnen der Krieg angekündigt. Und danach, die zweite Gruppe von Menschen waren diejenigen, die einen Schutzvertrag hatten, aber deren Frist unbefristet ist. Das heißt, sie haben keine bestimmte Frist in ihrem Vertrag gesetzt bekommen. Und da hat Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Surat At-Tawbah die Frist auf 4 Monate festgesetzt. Und diese 4 Monate beginnen am 10. Dhul-Hijjah, das heißt der Tag, an dem sie diese Botschaft bekommen, und enden damit am Ende des 10. von Rabi' al-Akhir. Das heißt der zweite Rabi', da sind dann die 4 Monate vorbei. Und derjenige, der überhaupt gar keinen Schutzvertrag hat, der hat Aufschub gewährt bekommen, bis die verbotenen bzw. die heiligen Monate vorbei sind. Und die heiligen Monate sind insgesamt 4, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns mitgeteilt hat. Und 3 davon kommen hintereinander und einer von ihnen kommt separat. Die drei Monate, die hintereinander kommen, sind die Monate vor der Hajj bzw. zu der Hajj-Zeit. Das heißt also Dhul Shawwal, Dhul Qi'dah und Dhul Hijjah. Und der vierte Monat ist der Monat Rajab. Und da sie diese Botschaft erreicht hat im Dhul Hijjah, ist logischerweise, wann sind dann die Hajj-Monate für sie vorbei? Sobald Muharram vorbei ist. Weil, Entschuldigung, habe ich gesagt, ich habe was anderes gesagt gerade. Ja? Ich habe die Hajj-Monate erwähnt, gemischt, das war falsch. Richtigerweise, Dhul Qi'dah, Dhul Hijjah und Muharram, logischerweise, weil Muharram heißt ja, kommt auf den Wort Haram, und dann noch Rajab dazu, Barakallahu. Und diese die Sure, die abgesandt wurde, lesen wir uns die ersten paar Ayat aus Surat At-Tauba. Und zwar ist das die Seite 187 Mushaf von Al-Madina, Surat At-Tauba, Surat Nummer 9. In der ersten Ayat heißt, ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor. Und eine Lossagung von Seiten Allahs und seines Gesandten an diejenigen unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt. Nun zieht im Land die vier Monate umher und wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen könnt und dass Allah die Ungläubigen in Schande stürzt. Und eine Bekanntmachung von Seiten Allahs und seines Gesandten an die Menschen am Tag der großen Pilgerfahrt. Der Tag der großen Pilgerfahrt, auf Arabisch Yawm al-Hajj al-Akbar, das ist der Opferfesttag, Yawm al-Nahr, Yawm al-Eid al-Akbar. Und eine Bekanntmachung von Seiten Allahs und seines Gesandten an die Menschen am Tag der großen Pilgerfahrt, dass Allah der Verpflichtung gegenüber den Götzendienern ledig ist und auch sein Gesandter. Wenn ihr nun bereut, so ist es besser für euch, dass ihr den Islam annimmt. Wenn ihr jedoch euch abkehrt, so wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen könnt und verkündet denen, die ungläubig sind, schmerzhafte Strafe. Mit Ausnahme derer von den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt und die es euch in nichts haben fehlen lassen und niemanden gegen euch beigestanden haben, so erfüllt ihnen gegenüber ihren Vertrag bis zu der ihr eingeräumten Frist. Gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Das sind die Ayat, die Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu den Götzendienern in Mekka verkündet hat, harte Ayat, die ihnen die Wahl gab, entweder den Islam anzunehmen oder diese Gebiete nicht mehr zu betreten. Und diese Da'wa des Propheten sallallahu alaihi wasallam dauerte zuvor 22 Jahre an. Wir sind sozusagen im 23. Jahr. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Muslime jeden Weg, jeden nur, auch nur möglichen Weg versucht zu gehen, um den Menschen diese Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala ans Herz zu legen. Aber manche von den Menschen, sie haben beharrt auf ihrem Götzendienst und sie haben beharrt auf der Anbetung irgendwelcher falscher Götter und sie haben darauf beharrt, auch das Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr müsst euch vorstellen, das Haus Allahs, die Kaaba, alle geben zu und alle wissen, dass das das Haus Allahs ist. Und trotzdem wollten sie andere Götter anbeten beim Haus Allahs. Das heißt, eine Sache, die sie eigentlich selbst bezeugen, dass sie falsch ist. Denn sie selbst wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala erst der Herr dieses Hauses und wie Allah sagte, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. So sollen sie doch dem Haus, so sollen sie doch dem Herrn dieses Hauses dienen. Und sie wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herr aller ihrer falschen Götter ist. Sie glaubten zwar an verschiedene, aber sie wussten, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herr aller Herren ist. Und deswegen war jetzt die Zeit gekommen, dass man ihnen sagt, weil diejenigen, die noch übrig geblieben sind, sind diejenigen, die hartnäckig waren und diejenigen, die keine Einsicht gezeigt haben und diejenigen, die einfach nur ihrem falschen Weg weiterhin folgen wollten, obwohl sie wissen, dass er falsch ist. Und sie wollten nicht das Haus Allah subhanahu wa ta'ala alleine überlassen. Und so haben sie die Möglichkeit bekommen, dass sie den Islam annehmen oder diese Ortschaft für alle ein für mal verlassen. Ansonsten ist es eine Kriegserklärung seitens Allah subhanahu wa ta'ala gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch in dieser Zeit diese Botschaft der gesamten arabischen Halbinsel versucht zu verbreiten. Und er sandte auch Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu in den Jemen. Und er sagte zu ihm, du wirst zu einem Volk kommen, das ein Volk der Schrift ist. Wenn du zu ihnen gekommen bist, dann rufe sie zum Glaubensbekenntnis auf, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Wenn sie dir darin folgen, dann teile ihnen mit, dass Allah ihnen 5 Gebete pro Tag und Nacht auferlegt hat. Wenn sie dir darin folgen, dann teile ihnen mit, dass Allah ihnen eine Spende auferlegt hat, die von ihren Reichen genommen wird und ihren Armen zurückgegeben wird. Und wenn sie dir darin auch folgen, dann wehe dir vor dem Edlen ihrer Vermögen und fürchte dich und siehe dich vor dem Bittgebet derjenigen Person, der Unrecht getan wird, denn zwischen ihr und Allah gibt es keine Scheidewand. Und aus diesem Hadith lernen wir die Vorgehensweise eines jeden Menschen, der zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft, das heißt Da'wah macht. Dass er mit dem Wichtigsten beginnen muss und dass er Priorität zu setzen hat und dass er nicht mit zweitrangigen Dingen kommen soll, obwohl es viel Wichtigeres gibt. Das Erste, wozu er sie aufrufen sollte, war dem Glaubensbekenntnis, dass sie bezeugen sollen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Weil wer diese Sache bezeugt und verinnerlicht, so wird ihm alles, was danach kommt, noch einfacher fallen. Und umgekehrt, wenn eine Person die anderen Sachen akzeptiert, aber das Glaubensbekenntnis verweigert, so nutzen ihm alle anderen Taten, die er gemacht hat, überhaupt gar nichts. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten klar gemacht, dass die Sadaqah, die Zakah, keine Strafe für sie ist, sondern es ist eine Wohltat für sie, für ihre eigene Gesellschaft, denn wie ihr gehört habt, es wird von ihren Reichen genommen und ihren Armen zurückgegeben. Das heißt also, das ist genau das, was für eine Gesellschaft gesund ist. Und das ist genau das, warum eine Gesellschaft, warum die armen Menschen nichts gegen die Reichen haben werden und umgekehrt, weil die einen die anderen unterstützen. Und das ist auch die Regel. Normalerweise sollte man, wenn man Zakat bezahlt, dass man und Sadaqa bezahlt den armen Menschen, erstmal schauen in seine eigene Umgebung, damit die Leute in der eigenen Umgebung zufriedengestellt sind. Und wenn man die Zakat entnimmt, wie in diesem Fall Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, dann soll er auch von der Zakat weder das Edle ihrer Vermögen nehmen, das heißt das Beste und Wertvollste, aber auch nicht das Schlechteste. Das heißt, wenn er Tiere hat, vielleicht jemand hat Schafe und muss dafür die Zakat bezahlen, dann soll er nicht von den besten Schafen nehmen und er soll auch nicht von den schlechtesten Schafen nehmen, sondern er soll nehmen von Schafen, die vom mittleren Stand sind. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam jeden Menschen, der verantwortlich ist für andere, in diesem Fall Mu'adh, davor gewarnt, Unrecht auszuüben. Denn diejenige Person, die verantwortlich ist für andere, diejenige Person, die regiert über andere, diejenige Person, die Vormund ist für andere, jede dieser Person, liebe Geschwister, sie hat Macht über andere. Und sie kann Dinge machen, ohne dass sie von der Person, für die sie verantwortlich ist, zur Rechenschaft gezogen wird. Und das ist das Problem. Und das ist auch die große Gefahr, dass der Unterdrückte und der zu Ungerecht Behandelte nur noch einen Ausweg sieht, und zwar, dass er sich zu Allah subhanahu wa ta'ala wendet. Und wenn er sich zu Allah wendet, während ihm Unrecht getan wird, dann zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala gibt es, wie es im Hadith heißt, keinen Hijab. Hijab ist eine Abschirmung. Es gibt nichts, was ihn davor, dass den Dua davor abhält, dass er zu Allah subhanahu wa ta'ala gedankt. Und gemeint ist damit, dass Allah Azza wa Jal dieses Bittgebet erhören wird. Und später hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er Mu'adh dort in Yemen gesandt hatte, hat er auch hinterher Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu geschickt und auch danach Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, Und das werden wir nachher sehen. Denn Ali ibn Abi Talib blieb dann bei dem, blieb dann im Jemen, bis der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Hajj vollzog. Und dann ist er, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat ihn bei der Hajj getroffen und hat dann mit ihm die Hajj vollzogen. Ali ibn Abi Talib hatte das Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, dass durch ihn viele Leute in den Islam dort im Jemen der Gegend eingetreten sind, aus einem Stamm namens Hamadan, sodass Allah alleine weiß, wie viele gute Taten er dadurch bis an den heutigen Tag bekommt, dafür, dass Menschen aus diesem Stamm den Islam angenommen haben und auch wiederum ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Und das ist eben der Lohn jeder Person, die zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft und in deren Da'wah Allah azza wa jal auch Segen legt. So viel, liebe Geschwister, zur Pilgerfahrt von Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, über die nicht viel überliefert worden ist. Das war das 9. Jahr. Und im darauf folgenden Jahr ist dann die Pilgerfahrt des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und diese Pilgerfahrt des Propheten sallallahu alaihi wasallam im 10. Jahr nennt man Hajjatul Wada' oder Hijjatul Wada', das heißt so viel wie die Abschiedspilgerfahrt. Und Abschiedspilgerfahrt deswegen, weil es das letzte Mal war, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit so vielen Menschen gleichzeitig in Kontakt getreten ist. Und ansonsten, er hat alaihi salatu wasalam in diesen 23 Jahren die Hajj nur ein einziges Mal vollzogen. Das ist genau diese Abschiedspilgerfahrt gewesen und kein zweites Mal in diesen 23 Jahren, wie wir bereits gesagt haben. Diese Hajj, liebe Geschwister, bildet eine der 5 Säulen des Islam. Und in diesem 10. Jahr hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verkündet, dass er vorhat, die Hajj zu vollziehen. Und deswegen sind die Menschen aus allen Gegenden zusammengekommen und alle wollten sie mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam die Hajj vollziehen. Manche von ihnen natürlich nach Medina und von dort aus mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und andere natürlich von anderen Stellen sind ebenfalls zu Hajj gekommen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist ungefähr am 25. Dhul-Qi'dah. Dhul-Qi'dah ist der 11. Monat, das heißt der Monat vor Dhul-Hijjah, in dem die Hajj stattfindet. Ungefähr am 25. Dhul-Qi'dah ist der Gesandte sallallahu alaihi wasallam losgezogen. Und in dieser Abschiedspilgerfahrt haben sich viele Dinge ereignet. Und da sind auch viele aus diesem Ereignis, kann man sehr viele Bestimmungen und Regelungen, Gesetze entnehmen. Und auch in diesem Ereignis sind Ayat des Koran al-Karim herabgesandt, die entscheidende Ayah oder diejenige Ayah, die herabgesandt worden ist während dieser Pilgerfahrt, ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ma'idah, Surah Nummer 5, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet, meine Gnade an euch vollendet und ich bin mit euch mit dem Islam als Religion zufrieden. Die Muslime haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufs Genaueste beobachtet. Denn er sagte, und es genügte eine Aussage, er sagte: Khudu anni manasikakum. Was so viel bedeutet wie: Übernehmt die Hajj-Rituale von mir. Oder lernt die Hajj-Rituale an meinem Vorgehen, an meinem Verhalten. Und so gilt grundsätzlich, dass ein Muslim die Hajj so zu vollziehen hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie durchgeführt hat. Und die Gelehrten haben sich sehr um diese Abschiedspilgerfahrt gekümmert, sodass diese Abschiedspilgerfahrt Bücher gefüllt hat und es im islamischen Fiqh, in der islamischen Rechtswissenschaft, ein ganzes Kapitel extra über die Hajj geht, weil sie natürlich eine Säule der Säulen des Islam darstellen. Und manche Gelehrte, wie gesagt, haben einzelne eigene Bücher geschrieben, nur über die Pilgerfahrt und speziell nur über die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hajj vollzogen hat. Denn es gibt mehrere Sahaba, die natürlich Sachen berichtet haben über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Aber die bekannteste Überlieferung, die wir uns nachher auch inshallah anschauen möchten, die bekannteste Überlieferung, die uns die Hajj erzählt, ist die Überlieferung von Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala an. Er hat die längste Überlieferung uns berichtet, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ganz im Detail die Hajj vollzogen hat. Diese Hajj, liebe Geschwister, wir haben gesagt, da waren zahlreiche Menschen anwesend und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat am Arafat-Tag, der Arafat-Tag ist der 9. Dhul-Hijjah, der 9.12. nach dem islamischen Mondkalender. An diesem Tag hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam eine Predigt gehalten, eine Khutbah gehalten, die auch man Khutbatul Wada' nennt, das heißt so viel wie Abschieds. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, was er genau in dieser Abschiedspilgerfahrt gesagt hat, das möchten wir uns inshallah einfach mal anhören, was Jabir uns berichtet hat. Wir hören uns jetzt die Überlieferung an von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, wo unter anderem ein Teil dieser Abschiedspilgerfahrt, Abschiedspredigt vorkommt. Jabir übrigens, er war blind, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm zufrieden sein, gegen Ende seines Lebens. Und er wurde gefragt über diese Pilgerfahrt und dann fing er an zu erzählen. Die Überlieferung geht ein bisschen länger. Und ich weiß, dass es viele Punkte gibt, an denen man anknüpfen könnte und denen man ein bisschen mehr erzählen könnte. Aber wir wollen einfach einmal uns anhören, was in diesen Tagen geschehen ist. Und was gibt es Besseres, als dass man zu der eigentlichen ursprünglichen Quelle zurückkehrt. Denn statt dass jemand erzählt, lassen wir einfach denjenigen Sahabi sprechen, der uns, von dem wir diese ganzen Informationen her haben. Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vollzog die Hajj. Diese Überlieferung ist die Version von Abu Dawud, ansonsten der Hadith ist auch bei Sahih Muslim überliefert, bei An-Nasai und bei anderen und mit teilweise natürlich unterschiedlichem Wortlaut. Jabir ibn Abdullah sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vollzog die Hajj 9 Jahre lang nicht. Dann wurde im 10. Jahr ausgerufen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Hajj vollziehen wird. Dann kamen viele Menschen nach Medina. Alle möchten dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgen und genau dasselbe tun wie er. Und so ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hinausgezogen und wir mit ihm. Als wir in Dhul-Hulaifa waren, Dhul-Hulaifa ist dem Geschwister der Miqat, das heißt der diejenige Stelle, von der aus derjenige, der Hajj oder Umrah machen möchte aus Medina, oder der aus der Richtung von Medina kommt, dann dort in den Ihram eintreten muss. Er sagte, als wir in Dhul-Hulaifa ankamen, hat Asma Muhammad geboren. Asma ist die Tochter von Umays und die Tochter, die Tochter von Umays und die Ehefrau von Abu Bakr. Sie hat Muhammad geboren, das heißt Muhammad radiallahu anhu ist ebenfalls ein Sahabi. Daraufhin schickte sie nach dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, um zu fragen, was sie tun soll. Warum? Weil sie war jetzt in ihrer Nachgeburtphase, das heißt in ihrer, wie sagt man, Nifas-Zeit, ja? Das heißt Wochenbett. Das heißt, sie konnte natürlich nicht beten und deswegen wusste sie nicht, wie sie jetzt die Hajj vollziehen soll. Darauf schickte sie nach dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, um zu fragen, was sie tun soll. Da sagte er, vollziehe den Russel und verschließe den Ausgang mit einem Stück Stoff und tritt dann in den Ihram ein. Das heißt, eine Frau, die in der Menstruation ist oder die im Wochenbett ist, sie macht eigentlich das Gleiche wie jeder andere auch, nur eben darf sie natürlich nicht die Moschee betreten und sie darf auch nicht, also das heißt, Tawaf machen und Sa'i und im Anschluss dann. Aber sie macht die anderen Rituale genauso wie jeder andere auch, sie kann nach Arafat gehen, sie kann nach Muzdalifa gehen, sie kann überall hingehen, wo sie möchte. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verrichtete dann das Gebet in der Moschee und stieg dann auf seine Qaswa. Qaswa ist der Name seiner Kamelstute. Als er mit seinem Kamel oder mit seiner Kamelschulter auf Al-Bayda war, Bayda ist ein Hügel, schaute ich vor mir, soweit mein Auge reichte, und sah Leute, die ritten, und andere, die zu Fuß gingen. Rechts von ihm war es genauso, links von ihm ebenfalls, und hinter ihm auch. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam befand sich unter uns, er ist es, dem der Koran offenbart wird. Er kannte seine Deutung. Was auch immer er davon gemacht hat, haben wir umgesetzt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach die Talbiya des Tawhid aus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Hier bin ich Allah, hier bin ich, hier bin ich, du hast keinen Teilhaber, hier bin ich, dein sind aller Lob, jede Wohltat und das Reich, du hast keinen Teilhaber. Die Leute sprachen ihre eigene Art der Talbiya, aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wies davon nichts zurück. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam blieb bei seiner Form der Talbiya. Jabir sagte weiterhin, wir haben nur die Absicht zur Hajj gefasst, wir wussten nichts von der Umrah. Als wir mit ihm beim, also es geht ja darum, dass es gibt verschiedene Arten der Hajj. Manchmal kann man die Hajj mit einer Umrah zusammen vollziehen, ja, oder man kann eine Umrah alleine vollziehen oder eine Hajj. Er will sagen, wir haben einfach nur näher gemacht, die Absicht gefasst für eine Hajj. Denn später werden wir sehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, oder im Fiqh lernt man, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine Qiran-Hajj vollzogen hat. Das heißt, er hat eigentlich eine Umrah mit einer Hajj gemacht und er hat anderen nachher angeordnet, eine Umrah zu machen. Das ist ein Beweis dafür, dass eine Person, wenn sie die Absicht gefasst hat, Hajj zu machen, später, wenn sie in Mekka ankommt und ihre Meinung ändert, oder jemand sagt ihr, es ist besser, dass du erstmal Umrah machst und danach Hajj, darf sie das machen ohne Probleme. Als wir mit ihm beim Haus ankamen, berührte er die Ecke, das heißt, wo der schwarze Stein ist, ging drei Runden schnell und vier normal. Danach lief er zum Standort Abrahams und las, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz. Das ist der Standort, wo sich diese Fußabdrücke von Ibrahim a.s. heutzutage noch befinden. Er stellte sich so hin, dass der Standort zwischen ihm und dem Haus war. Er las in den beiden Raka'at, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ und قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Sag, er ist Allah, ein Einer, und sag, o ihr Ungläubigen. Dann kehrte er zum Haus zurück und berührte die Ecke. Daraufhin ging er von der Tür hinaus zu As-Safa. As-Safa und Al-Marwa sind zwei Hügelchen neben der Kaaba, zwischen denen man Sa'i macht. Als er As-Safa näherte, las er, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. Gewiss, As-Safa und Al-Marwa gehören zu den Orten der Kulthandlungen Allahs. Und er sagte, wir beginnen mit dem auch Allah begonnen hat. Allah hat mit was begonnen? As-Safa. Deswegen hat er auch mit As-Safa begonnen. Das heißt, in der Ayah heißt es, in As-Safa wal-Marwa, also beginnen wir auch mit As-Safa beim Sa'i. Er begann mit As-Safa. Dann bestieg er es, bis er das Haus sehen konnte. Dann verherrlichte er Allah als den Größten. Das heißt, er sagte Allahu Akbar. Und lobte ihn als den Einzigen. Und sagte, es gibt keinen Gott außer Allah. Er ist ein Einziger. Er hat keinen Teilhaber. Sein ist das Reich und das Lob. Er schenkt Leben und lässt sterben und er hat zu allem die Macht. Es gibt keinen Gott außer Allah. Er hat sein Versprechen erfüllt. Er hat seinem Diener zum Sieg verholfen. Er hat die Parteien ganz allein besiegt. Gemeint ist die Parteien, der Parteienschlacht, also der Ahzab. Hier zwischen sprach er Bittgebete und sagte dies alles dreimal auf dem Berg As-Safa. Dann stieg er hinunter und ging zu Al-Marwa. Als er hin und her lief, ging er in der Tiefe des Tales ein bisschen schneller. Wenn er wieder aufstieg, lief er normal. Als er zu Al-Marwa kam, machte er darauf genau dasselbe, wie er auch auf As-Safa gemacht hatte. In der letzten Runde sagte er, wenn das, was schon hinter mir liegt, noch vor mir liegen würde, hätte ich mein Hadi nicht mitgebracht und daraus eine Umrah gemacht. Wer also kein Hadi dabei hat, soll aus dem Ihram austreten und daraus eine Umrah machen. Und gemeint ist eben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte mit sich Er hatte ein Tier mit sich gehabt, ein Opfertier mit sich gehabt. Und wenn man ein Opfertier mit sich hat, darf man sein Opfertier erst opfern, darf man seine Haare erst scheren, wenn man sein Opfertier geopfert hat. Und deswegen, weil Allah sagte, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Das heißt, schert eure Köpfe, also rasiert eure Köpfe erst, wenn das Opfertier seinen Opferort erreicht hat. Das heißt, bis es geschlachtet worden ist. Vorher darf man seine Haare nicht rasieren. Und deswegen, wenn er sallallahu alaihi wasallam jetzt zuerst eine Umrah vollzogen hätte, dann müsste er am Ende der Umrah seine Haare rasieren oder zumindest kürzen. Und das darf er nicht, weil er hat sein Opfertier dabei. Und deswegen ordnete er aber den anderen Sahaba an, diejenigen, die, das sind meine Worte, ja, das ist nicht aus dem Hadith, ne? Das ist nur als Erklärung. Deswegen ordnete er den anderen Sahaba, die kein Opfertier dabei hatten, er sagte zu ihnen, ihr sollt eine Umrah machen. Ihr sollt eine Umrah machen. Wenn ihr Umrah gemacht habt, dann rasiert euch euer Kopf und das war's. Und später macht ihr dann eine Hajj. Und deswegen, also, und der Prophet sagte jetzt, wenn das, was schon hinter mir liegt, was liegt schon hinter ihm, dass er ein Opfertier mitgenommen hat. Wenn das, was schon hinter mir liegt, noch vor mir liegen würde, als wenn ich nochmal die Wahl hätte, zu entscheiden, hätte ich mein Hadi, das Hadi ist das Opfertier, hätte ich mein Hadi nicht mitgebracht. Und ich hätte eine Umrah gemacht, jetzt. Ja, das heißt, er hätte seine Meinung geändert, hätte eine Umrah gemacht. Deswegen sagt er, wer also von euch kein Hadi dabei hat, soll aus dem Ihram austreten und daraus eine Umrah machen. Und natürlich, das Problem war, manche Sahaba wollten eigentlich genauso machen, wie der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Aber die richtigere Ansicht ist ja, dass die beste Art der Hajj ist der Hajj Tamattu. Sonst hätte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das nicht angeordnet, den Sahaba, und schon gar nicht, wenn sie traurig waren und eigentlich das mit Gleichen machen wollten, wie er. Aber das ist eine andere Meinungsverschiedenheit, die im Fiqh ausführlicher besprochen wird. Dann sagte er, Jabir spricht weiter, daraufhin traten alle aus und kürzten sich die Haare, außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und denjenigen, die ein Hadith mit sich haben. Dann stand Surawah ibn Ju'shum auf und sagte, O Gesandter Allahs, ist das nur dieses Jahr oder für immer? Das heißt, diese Regel, dass man, wenn man Hajj begonnen hat, dass man sie dann durch eine Umrah auflösen kann, in diesem Fall. Er sagte, gilt das nur für dieses Jahr oder für immer? Dann flechtete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam die einen Finger an die anderen und sagte zweimal, die Umrah ist mit der Hajj so verbunden. Entweder so oder so. Dann sprach er, vielmehr für immer und ewig. Vielmehr für immer und ewig. Jabir sagte weiterhin, außerdem kam Ali, jetzt kommt Ali ins Spiel, außerdem kam Ali radiallahu anhu aus dem Jemen mit den Kamelen des Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Er fand vor, dass Fatima zu denen gehörte, die aus dem Ihram ausgetreten waren. Und das ist das Problem ist, das ist eine große Angelegenheit. Wenn jemand in den Ihram eingetreten ist, dann er ist in einem Zustand, wie in einem Salah, kannst du dir vorstellen. Darf man aus dem Salah einfach so rausgehen? Darf man nicht. Man ist im Ihram. Ihram ist das gleiche Wort, Wurzel wie Haram. Weil jetzt du bist in einem Zustand, du darfst nicht jetzt mit irgendjemandem reden, du darfst nicht irgendwas machen, was nicht mit dem Salah zu tun hat. Deswegen, wie darfst du aus dem Salah rausgehen? Wie der Prophet gesagt hat, du musst dein Gebet ordnungsgemäß beenden mit dem Taslim. Und genauso bei der Hajj und bei der Umrah, wenn du im Ihram drin bist, dann bist du in einem rituellen, in einem Weihezustand und diesen Zustand darfst du nur ordnungsgemäß verlassen. Besser gesagt, man kann ihn gar nicht verlassen, es sei denn, man macht es ordnungsgemäß. Und deswegen, Ali ibn Abi Talib sah seine Ehefrau Fatima, dass sie nicht mehr im Ihram war, obwohl die Hajj noch gar nicht zu Ende war. Und das war für ihn eine große Angelegenheit. Deswegen sagt Jabir, Ali ibn Abi Talib fand vor, dass Fatima zu denen gehörte, die aus dem Ihram ausgetreten waren. Sie hatte gefärbte Kleider an und ihre Lider mit Küchel gefärbt. Ali nahm ihr das übel und sagte, wer hat dir das angeordnet? Sie sagte, mein Vater. Ali pflegte dann im Irak zu sagen, später, ich ging zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, weil ich ihr das, was sie gesagt hatte, übel nahm und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam über das fragen wollte, was sie über ihn gesagt hatte. Ich teilte ihm mit, dass ich ihr dies übel nahm, woraufhin sie sagte, mein Vater hat mir dies angeordnet. Dann sagte er, sie hat recht, sie hat recht. Was hast du gesagt, als du dich zur Hajj verpflichtet hast? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte Ali ibn Abi Talib nach seiner Niyya, die er gehabt hat bei der Hajj. Hast du Niyya gehabt für Hajj? Hast du Niyya gehabt für Umrah? Was ist deine Niyya gewesen? Er sagte, O Allah, ich sagte, Ali ibn Abi Talib sagte, ich sagte, O Allah, ich beabsichtige das, was auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beabsichtigt hat. Er sagte, der Prophet spricht, ich habe mein Hadi dabei, deshalb tritt nicht aus dem Ihram aus. Also, wenn du, O Ali, soll das heißen, wenn du die gleiche Niyya hast wie ich, dann musst du auch Qiran Hajj machen wie ich, denn du hast auch Kamele dabei, deine Opfertiere dabei und ich ebenfalls. Deswegen tritt erst aus dem Ihram aus, wenn ich auch austrete, oder anders ausgedrückt, tritt nicht aus dem Ihram jetzt aus, wenn du einen Tawaf gemacht hast und Sa'i gemacht hast. Die Leute mit dem Hadi, mit dem Opfertier, und diejenigen, die mit Ali aus dem Jemen gekommen sind, zusammen mit denjenigen, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam aus Medina kamen, waren 100. Alle traten dann aus dem Ihram aus und kürzten, und er kürzte seine Haare und kürzten ihre Haare bis auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam und diejenigen, die ein Hadi mit sich hatten. Und das ist auch interessant, die kürzten ihre Haare und sie rasierten sie nicht. Ja? Weil, wenn man Umrah gemacht hat, ein paar Tage später wird man sich ja nochmal rasieren müssen oder die Haare nochmal kürzen müssen für die Hajj. Deswegen, wenn man sie jetzt schon rasiert hat, bleibt nicht mehr viel nachher zum Abrasieren. Dann sagt er, Jabir spricht, am Tag von At-Tarwiyah, das ist der 8. Dhul-Hijjah, das ist der Tag, an dem die Hajj beginnt. Am Tag von At-Tarwiyah, als sie nach Mina marschierten, sprachen sie die Talbiyah für die Hajj. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ritt los und verrichtete das Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha und Subh-Gebet in Mina. Dann verweilte er ein bisschen, bis die Sonne aufging. Dann verlangte er, dass man ihm eine Pelzkuppel aufbaut. Sie wurde dann in Namira aufgebaut. Namira ist die Stelle neben Arafat, da wo die Moschee von Arafat ist, die große Moschee von Arafat ist. Die große Moschee ist ja teilweise in Arafat, teilweise außerhalb. Sie wurde dann in Namira aufgebaut. Dann zog der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam los und die Qurayshiten, die Leute aus Quraysh, zweifelten nicht daran, das sind alles Muslime, ja, die zweifelten nicht daran, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei der geschützten Kultstätte in Muzdalifah stehen bleiben wird, wie es die Qurayshiten auch immer in der Jahiliyyah machten. Denn es geht jetzt darum, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Weg war nach Arafat. Sie wussten nicht, dass er nach Arafat ganz gehen wird. Sie wussten, früher war es so, dass alle Leute sind nach Arafat gegangen, bis auf die Leute von Quraysh. Sie sind dann auf dem Weg in Muzdalifah einfach stehen geblieben. Warum? Weil Muzdalifah ist noch heiliges Gebiet und Arafat nicht mehr. Und sie haben sich gesagt, wir sind die Bewohner des heiligen Gebetes und wir sind diejenigen, die sich um die Kaaba kümmern und um die Pilgerer. Deswegen ziemt es sich nicht, dass Leute aus Quraysh dieses heilige Gebiet verlassen. Der Pöbel geht, wir bleiben aber da, wo wir sind. Und deswegen sind sie davon ausgegangen, dass auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam als eine Person, die auch aus Quraysh kommt, auch in Muzdalifah stehen bleiben wird. Also Muzdalifah, weil es auf dem Weg liegt, ja, nicht, weil Muzdalifah normalerweise kommt ja von der Reihenfolge der Hajj erst nach Arafah. Ich bin sicher, dass die Leute, die bei Hajj waren, die konnten das jetzt besser mitvollziehen, als die Leute, die natürlich noch nicht bei der Hajj gewesen sind. Wie dem auch sei, Jabir sagte, doch der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, überquerte sie, bis er nach Arafah kam. Das heißt, er hat dieses Ritual mit seiner Tat ein für alle Mal abgeschafft, dass es Unterschiede gibt zwischen den Muslimen bei der Hajj. Doch er fand er die für ihn bei Namira gerichtete Kuppel vor. Er ging dort hinein. Als die Sonne sich neigte, das heißt, als die Dhuhr-Zeit eintraf, also der Prophet ist jetzt in Namira, genau neben Arafah. Er ging dort und wartete, bis die Dhuhr-Zeit eintraf. Als die Sonne sich neigte, verlangte er nach seiner Kamelstute Qaswa, woraufhin sie ihm gebracht wurde. Dann ritt er, bis er zur Tiefe des Tales kam, also Arafah. Hiernach hielt er den Menschen eine Rede und sagte, und das ist jetzt ein Teil der Rede des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, euer Blut und euer Vermögen sind euch so verboten wie die Heiligkeit dieses euren Tages in diesem Monat an diesem Ort. Also dreifach betont. Warum? Weil sie sind euch genauso verboten wie die Heiligkeit dieses euren Tages. Das ist der heiligste Tag, Tag von Arafat. Der wichtigste Tag für den Pilgerer. Wer den Tag von Arafat verpasst, hat die Hajj verpasst. Er sagte, euer Blut und euer Vermögen sind euch so verboten wie die Heiligkeit dieses euren Tages. Diese Ortschaften, natürlich Arafat jetzt direkt nicht, aber diese heiligen Zonen, Gebiete, es ist verboten, dass man dort Blut vergießt. Und es ist verboten, dass man dort Menschen bekämpft. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam achtet darauf und betont, dass genauso wie es verboten ist, an den heiligen Zonen, in der heiligen Zone das Blut eines Menschen zu vergießen, genauso ist es an jedem anderen Ort auch. Euer Blut und euer Vermögen sind euch so verboten, wie die Heiligkeit dieses euren Tages in diesem Monat. Der Monat ist einer der Haram-Monate. Ja? Wir sind im Monat Dhul-Hijjah. An diesem Ort, und dieser Ort ist einer der edelsten Orte überhaupt auf dieser Welt, denn das ist der Ort, an dem Allah subhanahu wa ta'ala den Pilgern ihre Sünden vergibt. Hört, alles aus der Jahiliyya ist hiermit annulliert. Die Blutschuld aus der Jahiliyya ist annulliert. Das heißt, wenn bis zum jetzigen Tag bestimmte Blutschuld nicht ausgeglichen worden ist, das gemeint ist, einer hat jemand anderes ermordet, dann ist jetzt somit jede Art von Schulden aufgehoben, annulliert und gilt nicht mehr. Keiner hat also mehr ab jetzt das Recht, irgendeinen Mord zu vergelten, oder er hat irgendwie das Recht, Blutgeld zu verlangen für irgendeinen Mord, der in der Jahiliyya passiert ist. Fertig. Die Blutschuld aus der Jahiliyya ist annulliert. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, die erste Blutschuld, die ich erlasse, ist unsere eigene. Die Blutschuld von Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Und er begann, sallallahu alaihi wasallam, immer mit seiner eigenen Familie zuerst, damit er mit gutem Beispiel vorangeht. Manche von ihnen sagten, er war den Banu Sa'ad gegeben worden, damit sie ihn stillen. Dann haben ihn die Hudayl ermordet. Es geht einfach darum, hat sich auf sich mit diesem Blut, mit dem Blutschuld. Und gemeint ist eine Person, die in der Jahiliyyah eben, diese Rabi'a-Person, die ermordet worden ist. Er sagte weiter, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Zins aus der Jahiliyyah ist annulliert. Das heißt, ab jetzt irgendwelche Zinsverträge, die es gegeben hat, sie sind ungültig, sie haben keinen Wert mehr, die Verträge sind somit alle aufgehoben. Und jeder, der einem anderen Geld gegeben hat, um mehr Geld zurückzubekommen, hat kein Recht auf irgendeinen Zins er darf nur das zurückbekommen, was er hergegeben hatte. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, und der erste Zins, den ich annulliere, ist der Zins von Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Das ist der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er ist ganz annulliert. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, fürchtet Allah in Bezug auf die Frauen. Ihr habt sie als ein von Allah anvertrautes Gut bekommen. Hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt jetzt die Grundzüge der Menschenrechte, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen zugestanden hat. Und fürchtet euch in Bezug auf die, fürchtet Allah in Bezug auf die Frauen. Ihr habt sie als ein von Allah anvertrautes Gut bekommen. Und ihr habt euch ihre Geschlechtsteile durch das Wort Allahs erlaubt. Zu eurem Recht ihnen gegenüber gehört, dass niemand eure Wohnung betreten darf, den ihr verabscheut. Wenn sie dies tun, dann schlagt sie so, dass es keine Spuren hinterlässt. Und zu ihren Rechten euch gegenüber gehört, dass ihr sie mit Nahrung und Kleidung auf rechtmäßige Weise versorgt. Wahrlich, ich hinterlasse euch etwas, wodurch ihr, wenn ihr euch daran festhaltet, niemals in die Irre gehen werdet. Allahs Buch. Ihr werdet nach mir gefragt werden. Was werdet ihr sagen? Das heißt, ihr werdet nach mir gefragt werden. Das heißt, nach dem Tod werden die Muslime gefragt werden, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Botschaft überbracht hat oder nicht. Ihr werdet nach mir gefragt werden, was werdet ihr dann sagen? Sie sagten, wir bezeugen, dass du die Botschaft überbracht, das anvertraute Gut ausgehändigt und dass du deine Gemeinde gut beraten hast. Daraufhin hob er mit seinem Zeigefinger in Richtung Himmel und zeigte dann wieder auf die Menschen. Er sagte dabei, O Allah, bezeuge, O Allah, bezeuge. Danach rief Bilal den Adhan aus und anschließend die Iqama. Dann verrichtete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Zuhr-Gebet. Dann wurde die Iqama nochmals ausgerufen und verrichtete das Asr-Gebet. Dazwischen betete er nichts. Dann ritt er auf seiner Kamelschütte Qaswa bis zum Mawqif. Und Mawqif ist hier an dieser Stelle, liebe Geschwister, gemeint Arafat. Er richtete sich in Richtung Qibla. Er blieb so lange stehen, bis die Sonne unterging und das Gelbliche teilweise verschwand, nachdem die Sonnenscheibe untergegangen war. Er ließ Usama hinter sich reiten, Usama ibn Zayd. Dann zog er los, hielt aber die Zügel der Qaswa so fest, dass ihr Kopf schon den Maurik berührte. Während er, Maurik ist die Stelle, an der man als Reiter, wenn man reitet, man streckt seine Füße aus, da diese Stelle so weit zog er, Prophet sallallahu alaihi wasallam, den Kopf des Kameles zurück, damit es eben langsam läuft. Während er mit seiner Hand signalisiert, langsam Leute, langsam Leute. Jedes Mal, wenn er zu einem Hügel kam, stieg er kurzzeitig ab, damit sein Kamel hochsteigen konnte. Dies tat er, bis er Muzdalifa erreichte, wo er das Maghrib mit dem Isha-Gebet mit einem Adhan und zwei Iqama zusammenfasste. Er betete dazwischen nichts. Danach legte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schlafen, bis die Morgendämmerung begann. Er verrichtete das Morgengebet, das Subh-Gebet, sobald die Dämmerung eintraf. Mit einem Adhan und mit einer Iqama. Dann ritt er auf der Qaswa, bis er zur geschützten Kultstätte kam, das ist ein bestimmter Berg, und ihn bestieg. Er wandte sich in Richtung Qibla, lobte Allah, preiste ihn als den Größten und sprach, es gibt keinen Gott außer Allah. Er blieb so lange stehen, bis es hell wurde, und danach zog der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam los, noch bevor die Sonne aufging. Er ließ dann Al-Fadl ibn Al-Abbas, das ist auch ein Cousin von ihm, radiallahu anhu, er ließ dann Al-Fadl hinter sich reiten. Er war ein Mann mit schönen Haaren, weißer Hautfarbe und gut aussehend. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam loszog, kamen die Kamelsänfte der Frauen an ihnen vorbei. Al-Fadl begann sie anzuschauen, woraufhin der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Hand auf das Gesicht von Al-Fadl legte. Al-Fadl schaute dann auf die andere Seite, woraufhin der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Hand zur anderen Seite legte und Al-Fadl sein Gesicht zur anderen Seite drehte, um zu schauen. Als er in Muhassir ankam, Muhassir ist die Ortschaft, in dem Allah subhanahu wa ta'ala die Leute des Elefanten vernichtet hat, ließ er sein Kamel etwas schneller laufen. Danach nahm er den mittleren Weg, der einen zum großen Steinhaufen führt, Al-Jamratu Al-Aqaba, Als er zum Steinhaufen beim Baum kam, bewarf er ihn mit 7 Steinchen und preiste bei jedem Wurf Allah als den Größten. Er nahm Steinchen so groß wie Schleudersteine. Also gemeint sind Steine, die man mit dem Zeigefinger und mit dem Daumen erfassen kann. Er warf von der Taltiefe aus. Hiernach begab er sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Opferplatz und schlachtete mit seiner eigenen Hand 63 Tiere und beauftragte Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, die anderen restlichen 37 Tiere zu schlachten. Insgesamt also 100 Kamele. Er teilte sich seine Hadi-Tiere mit ihm. Danach ordnete er an, dass man von jedem Kamel ein Stück in einen Behälter tun und kochen soll. Beide aßen dann vom Fleisch und tranken von der Brühe. Dann tritt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Haus, also Kaaba, und betete in Mekka das Duhur-Gebet. Daraufhin ging er zu den Banu Abdul Muttalib, das heißt die Kinder von Abdul Muttalib, dieser Stamm sozusagen, während sie den Leuten Samsam Wasser schöpften. Er sagte: Schöpft das Wasser, O Banu Abdul Muttalib, wenn die Leute euch das Schöpfen nicht streitig machen würden, würde ich mit euch schöpfen. Denn das Problem ist, wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam selbst mit anpackt, dann die Leute sehen das als eine Sunna. Und dann wollen natürlich alle das Gleiche machen. Dann gaben sie ihm einen Eimer und er trank davon. Das ist eine Version, liebe Geschwister, dieses Hadithes von Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu, dass sehr viele Regeln und Bestimmungen und Gesetze beinhaltet, wo man merken kann, dass es durch ein Hadith tatsächlich Bände füllen kann und auch tatsächlich gefüllt hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Mina ist er dann am 10. Tag gewesen und 11., 12. und 13. In Mina hat er dann auch weitere Predigten gehalten, also Reden gehalten. Und die Reden des Propheten, also wenn wir reden von Predigten, dann meinen wir nicht damit, dass er eine halbe Stunde geredet hat. Kann sein, er hat 5 Minuten geredet, 3 Minuten geredet, 10 Minuten geredet. Und er sagte unter anderem in dieser Begebenheit: لا ترجعوا من بعد كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض. Das heißt, sinngemäß übersetzt: Ihr sollt nach mir nicht wieder wie Ungläubige werden, indem ihr euch die Köpfe einander einschlagt. Das heißt sinngemäß, dass ihr nicht euch gegenseitig töten sollt, wie ihr es in der Jahiliyyah zuvor gemacht hattet. Und auf dem Rückweg des Propheten sallallahu alaihi wasallam aus der Abschiedspilgerfahrt ist er an einem Bach bzw. Teich vorbeigegangen, der hieß Khum. Und der befindet sich in der Nähe von der Ortschaft Al-Juhfa. Und das war am 18. Dhul-Hijjah. Und dort hatte sich eine Begebenheit ereignet. Und zwar, manche Sahaba, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein, sie hatten sich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam über Ali ibn Abi Talib beschwert, dass er in seiner Art, als er im Jemen war, schroff war und streng war und rau und hart war. Und als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das gehört hat, sagte er sallallahu alaihi wasallam: Man kuntu maulah fa'aliyun maulah. Allahumma wali man walah wa'adi man adah. Das heißt so viel übersetzt wie: Derjenige, der mich liebt, hat auch Ali zu lieben. O Allah, liebe denjenigen, der ihn liebt, und nimm denjenigen zum Feind, der ihn auch zum Feind nimmt. Und an dieser Begebenheit merkt man, liebe Geschwister, dass ein Muslim, wenn er über andere Menschen urteilt und über andere Menschen redet, dann soll er sehr aufpassen, was er sagt. Es geht nämlich oft gar nicht darum, ob er Recht hat oder nicht Recht hat. Es geht darum, liebe Geschwister, dass manche Menschen ihre guten Taten, sie überwiegen. Ihre guten Taten überwiegen, und wenn die guten Taten eines Menschen deutlich überwiegen, dann soll man über seine kleinen Fehler einfach hinwegsehen. Man soll seine Fehler einfach übersehen, denn es gehört sicherlich nicht zur Gerechtigkeit, dass man einen Menschen, der bekannt ist für seine guten Taten und dann einmal etwas Schlechtes macht, wenn es überhaupt stimmt, wie in diesem Fall, dass man deswegen alle guten Taten begrabt und so tut, als hätte dieser Mensch niemals etwas Gutes getan. Das gehört sicherlich nicht zum guten Umgang zu Muslimen untereinander. An dieser Stelle, liebe Geschwister, endet diese Abschiedspilgerfahrt, zumindest natürlich so viel wir über diese Abschiedspilgerfahrt erzählen wollten. Und wir enden an dieser Stelle inshallah ta'ala und haben dann inshallah noch für das nächste Mal bi'idhnillahi ta'ala noch zwei Themen übrig, die wir besprechen möchten. Einmal ist es die Entsendung der Armee nach Großsyrien, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese Entsendung, die er eingeleitet hat, aber nicht mehr ausführen konnte, und dann natürlich der Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die wir uns inshallah ta'ala beim nächsten Mal unterhalten möchten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.